Kundgabennummer 6755 vom 5.2.1957. Wegbegleiter Jesus Christus. Alle Wege müsstet ihr gemeinsam gehen mit eurem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ihn niemals ausschalten aus euren Gedanken und immer nur seiner unendlichen Liebe gedenken, die er mit seinem Kreuzestod für euch bewiesen hat. Dann geht ihr mit Sicherheit den Weg zur Höhe, selbst wenn er euch beschwerlich erscheint. Denn dann geht er neben euch und seine Gegenwart hindert jeden Fehltritt und jedes Abweichen vom rechten Wege. Und dann werdet ihr auch stets seinen Anweisungen Folge leisten, denn ihr werdet hören, was er euch sagt, oder es im Gefühl haben, was er von euch verlangt, so wie ihr euch innig ihm anschließet, der euch erlöst hat von Sünde und Tod, so wie euer Blick ständig auf ihn gerichtet ist, der sein göttliches Liebeleben auf Erden beschlossen hat, mit bitterstem Leiden und Sterben am Kreuz. Gehört ihr selbst zu denen, für die er sein Blut vergossen hat, und es sichert euch dies Vergebung eurer Sünden, die Freiwerdung von aller Schuld und den Eingang zum ewigen Leben. Euch Menschen auf Erden ist es noch nicht bewusst, was dieses Erlösungswerk bedeutet. Aber ihr nehmet teil daran, was er für euch erwarb, wenn ihr nur ihn anerkennt und euch nun gänzlich ihm hingebt, wenn ihr an ihn glaubet und also auf seine Gebote haltet, den Wegweiser zu ihm und zum ewigen Leben. Aber ein Erdenleben ohne Jesus Christus ist ein vergebliches Dasein. Es ist ein Weg, den ihr allein geht und der ewig nicht zum Ziel führt. Und davor solltet ihr gewarnt werden, die ihr doch einen unendlichen Segen ziehen könntet aus einem rechten Erdenlebenswandel, einem Wandel mit ihm. Ein Mensch ist über die Erde gegangen, indem Gott selbst Aufenthalt nahm. Ein Mensch, der sich selbst vergöttlicht hat, durch die Liebe und der ewigen Gottheit zur Hülle wurde, die nun in dieser Hülle für euch das Erlösungswerk vollbrachte, Sühne zu leisten für die ungeheure Sündenschuld der einstigen Abkehr von Gott. Ihr alle solltet daran teilnehmen. Ihr solltet mit ihm den Gang zum Kreuz gehen. Ihr solltet leiden und Nöte jeglicher Art geduldig auf euch nehmen und das Kreuz tragen, das euch auferlegt worden ist. Und ihr alle solltet euch reinwaschen lassen von seinem Blut, das für euch vergossen wurde. Also bereitwillig unter das Kreuz Christi euch stellen und vor aller Welt beweisen, dass ihr ihm anhanget, dass nichts imstande ist, euch von ihm zu lösen. Ihr solltet seinen geheiligten Namen aussprechen in aller Innigkeit und ihm alle eure Sünden, eure Nöte und Leiden zu Füßen legen, dass er sie von euch nehme, dass er eure Schuld tilge und ihr frei werdet davon. Und Jesus Christus wird euch eure Ergebenheit lohnen. Er wird nimmer von euch weichen. Er wird euch die Kreuzeslast abnehmen oder sie euch tragen helfen. Er wird seine heilende Hand legen auf eure Wunden und sein Gnadenstrom wird übergeleitet werden auf eure geschwächten Seelen und Körper. Er wird euch heilen, geistig und irdisch, denn er hat alle Gebrechen auf sich genommen und sie gesühnt für den, der da glaubet. Und seine Verheißung erfüllet sich wahrlich, dass ihr den Tod nicht schmecken werdet, wenn er euch rufe zu sich in sein Reich. Aber er wird euch auch seine Macht und Herrlichkeit beweisen, solange ihr noch auf Erden weilet. Denn er will sich euch offenbaren. Aber er kann dies nur, wenn euer Glaube stark und unerschütterlich ist. Geht mit Jesus Christus euren Erdenweg und wisset, dass ihr dann recht geht und ihr keine Gefahr mehr zu fürchten brauchet, ob geistig oder irdisch. Denn dieser Weg ist von Lichtwesen begrenzt, die es nicht dulden, dass ihr gefährdet werdet, die alle euch helfen im Willen Gottes, des Heilands Jesus Christus, und euch auch helfen können, weil ihr euch ihm hingegeben habt und für ihn und seinen Namen eintretet, auch vor der Welt. Jesus Christus ist der Retter und Erlöser der Menschheit. Er vollbrachte das Erlösungswerk für euch alle. Aber nur die ihn anerkennen, können in den Segen des Erlösungswerkes gelangen. Und darum sollet ihr euch ihm hingeben, im Glauben und in der Liebe. Ihr sollet euch ihm und seiner Gnade empfehlen, und er wird euch sicher geleiten zum Ziel. Amen.